Pang Kang-soo, der Vorsitzende des Komitees Wirksamen Arbeit in der Nationalwirtschaft, nahm am 27. Mai eine Stellung mit folgendem Inhalt. Der verehrte Marschall Kim Jong-un verdeutlichte im historischen Bericht des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas die Richtung und Methoden dazu, einen souveränen und gedeihenden Einheitsstaat, nach dem die ganze Nation strebt, schnell zu errichten. Die Wiedervereinigung der Heimat entspricht dem lebenslangen Wunsch und Vorhaben der Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il. In den drei Katas für die Vereinigung der Heimat sind die unvergänglichen Verdienste, unermüdliche Hingabe und Mühe der großen Führer für die Landesvereinigung mit der Kraft der koreanischen Nation zusammengefasst. Viele südkoreanische Unternehmen, die bei der wirtschaftlichen Zusammenarbeit von Norden und Süden an der Spitze standen, sind heute in Konkurs geraten und verzweifelt. Die Arbeitskräfte und Reichtümer, die zum gemeinsamen Aufblühen der Nation beitragen sollten, werden für Konfrontation zwischen Landsleuten ausgenutzt, was eine schmerzliche Realität ist. Wenn die Vereinbarungen zwischen Norden und Süden treu erfüllt worden wären, wären die Nord-Süd-Beziehungen nicht in heutige schlimmste Krise geraten und große Fortschritte auf dem Weg des gemeinsamen nationalen Gedeihens erreicht worden. Wenn der Norden und Süden die Kraft vereinen, kann die koreanische Nation die äußeren Kräfte zurückweisen und ein neues Zeitalter für nationales Gedeihen eröffnen. Nach den Linien und Kursen, die der Marschall Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag unterbreitet hat, als dem besten und einzigen Vereinigungsprogramm, wird die koreanische Nation mit der Kraft der nationalen Souveränität und des großen nationalen Zusammenschlusses unbedingt ein gedeihendes und einheitliches Vaterland aufbauen.